Träne von dir, die sagte, bitte bleib hier, was du verschwiegen hast, verriet sie mir, diese eine kleine Träne von dir. Ich kam, um dem Wohl dir zu sagen, und die Worte fielen mir schwer. Du hast es lächelnd getragen und getan, als ob das nichts weh. Nur eine kleine Träne von dir, die sagte, bitte bleib hier. Was du verschwiegen hast, verriet sie mir, diese eine kleine Träne von dir. Ich sagte, wir sehen uns nie wieder, du sagtest, das ist nun mal so. Und schlugst die Augen dann nieder und erschien, als wärst du noch froh. Nur eine kleine Träne von dir, die sagte, bitte bleib hier. Was du verschwiegen hast, verriet sie mir, diese eine kleine Träne von dir. Dann haben wir Abschied genommen und du sagtest lächelnd Ade und sprachst, ein anderer wird kommen und ich glaubte, es tut dir nicht weh. Nur eine kleine Träne von dir, die sagte, bitte bleib hier. Was du verschwiegen hast, verriet sie mir, diese eine kleine Träne von dir. Diese eine kleine Träne von dir.